Die Teilnehmer des 9. Kongresses des Sozialistischen Jugendverbandes Kim Il-sung schauten sich im Kulturpalast des Volkes in Pyongyang den Auftritt der zentralen künstlerischen Propagandagruppe der Jugend Vorwärts dem Marsch nach, das unbesiegbare jugendstarke Land an. Der stellvertretende Vorsitzende des ZK der Partei der Arbeit Koreas, Choi Ryong-hae, war dabei zugegen.